Nach den leidvollen Erfahrungen mit der starken Position des Reichspräsidenten in der Weimarer Republik haben die Verfassungsgeber das Bundespräsidentenamt eher kärglich ausgestattet. Seine Befugnisse sind eingeschränkt, sein Aktionsradius ist deutlich abgesteckt. Wenn aber dem Amtsinhaber zwar wenig Macht, dafür aber viel Autorität bescheinigt wird, dann haben die Vorgänge der letzten Wochen erst recht dem Amt beträchtlich geschadet. Die Verfassung weist nämlich dem Bundespräsidenten die Funktion des Zusammenhalts in einer pluralistischen Ordnung zu. Über den Parteien stehend gilt er gleichsam als Symbol staatlicher Einheit. Zunächst fallen ihm sogenannte staatsnotarielle Aufgaben zu. Er überprüft verabschiedete Gesetze, ob sie mit dem Grundgesetz übereinstimmen, ehe er sie unterschreibt. Eine eigene politische Meinung kann er dabei nicht geltend machen, sondern lediglich Bedenken anmelden, die die Verfassungsmäßigkeit betreffen. So zögerte zum Beispiel Walter Scheel in den 70er Jahren die Unterschrift der Wehrpflicht- und Zivildienstnovelle hinaus, welche die Kriegsdienstverweigerung per Postkarte ermöglichte. Und Richard von Weizsäcker verweigerte 1991 der Privatisierung der Flugsicherung seine Unterschrift. Außerdem ernennt und entlässt unser Staatsoberhaupt Bundesminister, aber auch Bundesrichter, Bundeswehroffiziere und Bundesbeamte. Und doch ist er mehr als bloß Staatsnotar oder Repräsentationsonkel, der Ordensverleihung vornimmt, Botschafter akkreditiert, Sommerfeste veranstaltet und Bürgerinitiativen empfängt. So kommt dem Präsidenten bei der Auflösung des Bundestages und der Regierungsbildung eine gewisse Entscheidungsfreiheit zu. Natürlich kann er als erster Mann im demokratischen Staate keine Ministerlisten korrigieren. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es jedoch zwei berühmte Fälle, wo Präsidenten Minister abgelehnt haben. Theodor Heuss wollte seinen Parteifreund Dehler nicht zum Justizminister ernennen, nachdem dieser das neue Bundesverfassungsgericht kritisiert hatte. Und Heinrich Lübke sträubte sich in den 60er Jahren gegen die Ernennung des Christdemokraten Gerhard Schröder zum Außenminister, weil er an diesem die Sorge um das geteilte Berlin vermisste. Auch bei einer vorzeitigen Bundestagsauflösung tritt der Bundespräsident entscheidend auf den Plan. Freilich ist er dabei stets auch zum Spielball der Parteien geworden. So wurden Gustav Heinemann, Karl Carstens und Horst Köhler nach fingierten Vertrauensabstimmungen im Bundestag vom jeweiligen Kanzler dazu gedrängt, den Weg für eine Parlamentsauflösung und Neuwahlen freizumachen. Dass der Bundespräsident von den Parteien auch hin und wieder als Schlichter in Anspruch genommen wird, erlebten wir dann 2002 nach einer tumultartigen Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes im Bundesrat, als Ministerpräsident Stolpe, SPD, und sein CDU-Minister Schönbohm entgegengesetzte Voten abgegeben hatten. Rau entledigte sich dieser Aufgabe diplomatisch. Er unterschrieb zwar, delegierte aber die endgültige Entscheidung an Karlsruhe und rüffelte den Vorgang in einer bis dato noch nicht vorgekommenen Weise. Ich rüge das Verhalten des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg und seines Stellvertreters. Ich rüge und ermahne aber auch alle übrigen, die zu diesem Ansehensverlust beigetragen haben. Ich erwarte, dass das Amt des Bundespräsidenten nicht in die parteipolitische Auseinandersetzung hineingezogen wird. Trotz aller Lobreden auf dieses Amt darf nicht übersehen werden, dass es immer Erneuerungsversuche gegeben hat. Dabei wurde die Volkswahl häufig in die Debatte geworfen, so auch vom früheren Amtsinhaber Horst Köhler. Ich glaube, dass es kein schlechtes Modell wäre, den Bundespräsidenten direkt zu wählen. Vielleicht sogar nur für eine Periode von 7 oder 8 Jahren, dann ist auch das Gerangel um die Wiederwahl ein bisschen eingegrenzt. Bliebe nur noch hinzuzufügen, dass sich die Befürworter meist um die Frage herumdrücken, welche zusätzlichen Kompetenzen ein direkt gewählter Bundespräsident denn bekommen müsste.